In der Sendung Berufe mit Zukunft stellen wir Ihnen jeden Monat Frauen vor, die in ihrem Beruf erfolgreich tätig sind. Heute ist bei uns zu Gast Gisela Decker, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut der Feuerwehr. Sie hat in Dresden Physik studiert, ist verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Frau Decker, wieso haben Sie sich eigentlich für ein Physikstudium entschieden? Ich habe Physik studiert, weil es meinen mathematisch-naturwissenschaftlichen Interessen am meisten entsprach. Ich habe mich schon immer für Physik, Elektronik, Computer und Mathematik interessiert. Dazu gibt es viele Arbeitsmöglichkeiten für Physiker. Und durch das Physikstudium bekam ich auch die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten. Welche Chancen sehen Sie für Ihren Beruf in der Zukunft? Ich denke, dass Physiker aufgrund der vielen Arbeitsmöglichkeiten immer gesucht werden. Wie sieht der typische Arbeitsalltag einer Physikerin aus? Es gibt wohl keinen typischen Arbeitsalltag für Physikerinnen. Je nach Projektphase arbeite ich mehr praktisch im Labor oder mehr theoretisch. Ich arbeite zurzeit am Institut der Feuerwehr und mache gerade Untersuchungen zum Löschverhalten von Wassernebel, die mit Hilfe von Computersimulationen durchgeführt werden. So sitze ich meistens am Computer und arbeite theoretisch. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten? Wahrscheinlich, wie ich schon gesagt habe, dass man in den unterschiedlichsten Gebieten arbeiten kann. Dadurch kann man sich immer wieder mit neuen, interessanten Dingen beschäftigen. Oft sind die verschiedenen Forschungsgebiete eng miteinander verbunden. Ich habe schon zum Beispiel auf den Gebieten Raumfahrt, Polarforschung, Atmosphärenforschung, Computersimulation und Feuerwehrforschung gearbeitet. Die Arbeit ist abwechslungsreich. Das ist das Schöne dabei. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag stellt neue Fragen. Man weiß nie, was einen erwartet. Was macht Ihnen manchmal nicht so viel Spaß? Das Schreiben der Berichte über die Forschungstätigkeit. Aber das muss natürlich auch gemacht werden. Welches Projekt, an dem Sie bisher gearbeitet haben, würden Sie als das Interessanteste oder Ungewöhnlichste bezeichnen? Das interessanteste und auch ungewöhnlichste Projekt war die Arbeit an der Koldewey-Wetterstation auf Spitzbergen. Das Besondere für mich war bestimmt die geografische Lage. Die Station liegt im hohen Norden, ca. 1300 Kilometer vom Nordpol. Ich habe dort als Stationsleiterin ein knappes Jahr verbracht. Wir haben eine Reihe Routinemessungen durchgeführt, bei denen wir die Atmosphäre erforscht haben. Und wie war das alltägliche Leben dort? Im Winter haben unter teilweise extremen Bedingungen dort nur ca. 20 Personen gelebt und gearbeitet, die aus der ganzen Welt kamen. Das Leben war nicht gerade abwechslungsreich. Im Winter waren nicht mal Ausflüge in die nähere Umgebung möglich. So musste man auf engstem Raum miteinander auskommen. Ein gutes Training für gegenseitige Toleranz. Frau Decker, vielen Dank für das interessante Interview. Hören Sie das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten.